Erster, es gab großen Hunger im Land. Zweiter, sie hatten kein Getreide mehr. Ihr Vater sagte, geht wieder nach Ägypten. Kauft Getreide für uns. Dritter, Juda sagte, der Mann in Ägypten sagte uns, ihr dürft mich nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Vierter, wenn du uns Benjamin gibst, gehen wir. Wir kaufen Getreide für dich. Fünfter, gibst du ihn uns nicht, gehen wir nicht. Der Mann sagte, ihr dürft mich nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Sechster, Israel fragte, warum habt ihr dem Mann gesagt, dass ihr noch einen Bruder habt? Das ist nicht gut für mich. Siebter, sie sagten, der Mann fragte uns viel. Er fragte, lebt euer Vater noch? Habt ihr einen Bruder? Wir haben die Wahrheit gesagt. Wir wussten nicht, dass er Benjamin sehen wollte. Achter, Juda sagte zu seinem Vater, gib mir den Jungen mit. Wir müssen gehen, damit wir leben. Sonst sterben wir alle. Neunter, ich passe auf ihn auf. Wenn ich ihn nicht zurückbringe, bin ich schuld. Ich bin dann immer schuldig vor dir. Zehnter, wenn wir nicht so lange gewartet hätten, wären wir schon zweimal dort gewesen. Elfter, Israel sagte, gut, wenn es sein muss. Nehmt Geschenke für den Mann mit. Nehmt Balsam, Honig, Gewürze, Nüsse und Mandeln mit. Zwölfter, nehmt auch doppelt so viel Geld mit. Nehmt das Geld mit, das in euren Säcken war. Vielleicht war es ein Fehler. Dreizehnter, nehmt auch euren Bruder Benjamin mit. Geht jetzt zu dem Mann. Vierzehnter, Gott soll helfen, dass der Mann nett zu euch ist. Er soll Simeon und Benjamin zurückgeben. Wenn nicht, bin ich sehr traurig. Fünfzehnter, die Männer nahmen die Geschenke und das Geld. Sie nahmen auch Benjamin mit. Sie gingen nach Ägypten und trafen Josef. Sechzehnter, Josef sah Benjamin. Er sagte zu seinem Diener, bring die Männer ins Haus. Macht Essen bereit. Sie sollen mit mir zu Mittag essen. Siebzehnter, der Diener machte, was Josef sagte. Er brachte die Männer in Josefs Haus. Achtzehnter, die Männer hatten Angst. Sie dachten, man bringt uns ins Haus wegen des Geldes. Das Geld war in unseren Säcken. Sie wollen uns fangen und zu Sklaven machen. Neunzehnter, sie gingen zum Diener von Josef. Sie sprachen mit ihm am Eingang vom Haus. Zwanzigster, sie sagten, Herr, wir waren schon einmal hier. Wir wollten nur Getreide kaufen. 21. Als wir schliefen, machten wir unsere Säcke auf. Jeder fand sein Geld im Sack. Wir haben das Geld jetzt wieder mitgebracht. 22. Wir haben auch neues Geld für Getreide. Wir wissen nicht, wer das Geld in unsere Säcke gelegt hat. 23. Der Diener sagte, habt keine Angst. Euer Gott hat euch einen Schatz in die Säcke gelegt. Ich habe euer Geld bekommen. Dann brachte er Simeon zu ihnen. 24. Er brachte die Männer in Josefs Haus. Er gab ihnen Wasser für die Füße. Er gab den Eseln Futter. 25. Sie machten die Geschenke bereit. Sie warteten auf Josef. Sie wussten, dass sie mit ihm essen würden. 26. Josef kam ins Haus. Sie gaben ihm die Geschenke. Sie verbeugten sich tief vor ihm. 27. Josef fragte, wie geht es eurem alten Vater? Lebt er noch? 28. Sie sagten, unserem Vater geht es gut. Er lebt noch. Sie verbeugten sich wieder. 29. Josef sah Benjamin, seinen Bruder. Er fragte, ist das euer jüngster Bruder? Er sagte, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. 30. Josef musste schnell gehen. Er war sehr traurig und musste weinen. Er ging in ein Zimmer und weinte dort. 31. Er wusch sein Gesicht. Er kam zurück. Er war stark und sagte, bringt das Essen. 32. Mann brachte Josef Essen. Man brachte seinen Brüdern Essen. Man brachte den Ägyptern Essen. Ägypter essen nicht mit Hebräern. Das ist für Ägypter nicht gut. 33. Die Brüder saßen vor Josef. Sie saßen nach ihrem Alter, vom Ältesten zum Jüngsten. Die Männer waren sehr überrascht. 34. Josef gab ihnen Essen von seinem Tisch. Benjamin bekam 5-mal so viel wie die anderen. Sie aßen und tranken mit Josef. Sie waren glücklich.